Seine Rolle als Professor hat er glänzend gespielt. Auch seine Maske als El Diablo war fast perfekt. Fast? Fast. Erinnerst du dich an das Skelett in der Höhle? Es hielt die Pistole in der rechten Hand. Der Professor aber hat immer wieder betont, dass er El Diablo für einen Linkshänder gehalten hat. Und daher hat er als El Diablo ebenfalls die Waffe in seiner linken Hand gehalten. Und das hat ihn überführt. Sicher hat er seinen Wagen mit dem Kennzeichen aus Nevada in der Nähe versteckt. Denn hier benutzt er ja einen Mietwagen. Genial.